ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 14. 10. August 1792. In den Tuilerien treffen die Höflinge ihre Anstalten für die Zeremonie der königlichen Bettlegung. Sie begrüßen sich förmlich nach altehrwürdigem Brauch. Hier ist der Edelmann, dessen Hand die königlichen Strümpfe entgegennimmt, noch warm von der königlichen Wade. Hier ist der Grande, dem das Privileg zufällt, die königliche Zudecke aufzuschlagen. Hier ist der Blaublütige, der, wie schon sein Vater und dessen Vater vor ihm, das königliche Nachthemd anreicht und Louis Capet dabei behilflich ist, es um seinen feisten, bläulich-weißen Torso zu drapieren. Sie folgen Louis' hängenden Schultern, reihen sich auf, um in der vorgeschriebenen Aufstellung das Schlafgemach zu betreten. Aber der König wendet ihnen sein bleiches, verstörtes Mondgesicht zu und wirft die Tür vor ihnen ins Schloss. Die Höflinge starren einander an. Erst jetzt tritt die Ungeheuerlichkeit der Situation voll auf zutage. So etwas ist noch nie da gewesen. Paris, Wohnung d'Anton, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordeliers. Lucille berührt trostsuchend Gabriels Hand. Wohl ein Dutzend Leute sind in der Wohnung, dazu ein Haufen Feuerwaffen auf dem Boden. Louise Robert betritt den Raum. Kann ich hierbleiben, Gabrielle? Ja. Müssen die Waffen da liegen, George? Ja, müssen sie. Also fang ja nicht an, sie wegzuräumen. Der große Ratssaal, Monsieur. In den Tuilerien hält Pétion stramm auf die königlichen Gemächer zu, die Amtsschärpe um die pralle Brust gelegt. Darf ich fragen, warum die Herren alle stehen? Monsieur le Maire, in und um die königlichen Gemächer sitzt man nicht. Es sei denn auf ausdrücklichen Befehl. Wussten Sie das nicht? Der König blickt trüb vor sich hin. Er ist langen Schlaf gewohnt, geregelte Zeiten. Marie Antoinette sitzt kerzengerade, ihr Habsburgerkinn vorgeschoben. Sie sieht akkurat so aus, wie Pétion es erwartet hat. Hinter ihrem Stuhl steht Pierre-Louis Roderer, ein hoher Beamter des Departements. Roderer hält drei dicke Bände in der Hand und spricht mit dem Marquis de Mandat, dem Befehlshaber der Nationalgarde. Gesetzbücher, Roderer, werden Sie heute nicht brauchen. Ich habe mich nur gefragt, ob das Departement das Recht hat, das Kriegsrecht zu verhängen, sollte sich das als nötig herausstellen. Und? Hat es das Recht? Ich fürchte nein, Madame. Ich habe dieses Recht. Ich weiß, aber ich dachte, ich schlage rasch nach, falls Sie auf irgendeine Weise verhindert wären. Wie am 20. Juni. Vergessen Sie Ihre Gesetzbücher, werfen Sie sie weg, verbrennen Sie sie, essen Sie sie auf. Oder behalten Sie sie, um sie irgendwem über den Schädel zu schlagen. Besser als die Zahnstocher, die alle hier umgeschnallt haben. Pétion, sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass das Gesetz Sie zur Verteidigung des Palastes verpflichtet? Verteidigung wogegen? Monsieur Mandat. Der Aufstand wird direkt vor Ihren Augen geplant. Wir haben keine Munition. Wie? Gar keine? Nicht annähernd genug. Wie leichtsinnig. Mitternacht. George, warum bist du schon wieder da? Wenn alles glatt geht, habe ich gesagt, bin ich um Mitternacht wieder da. Warum glaubst du mir nie etwas? Dann geht also alles glatt? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Wo ist François? Wo haben Sie ihn hingeschickt? Wenn er noch da ist, wo ich ihn zuletzt gesehen habe, dann ist er im Rathaus, wo es nicht brennt und wo niemand schießt. Aber was ist passiert? Im Rathaus ist eine Gruppe von Patrioten versammelt. Sie werden in Kürze die bestehende Kommune ablösen und sich die aufständische Kommune nennen. Damit übernehmen die Patrioten de facto die Macht in Paris. Was heißt de facto? Das bedeutet, sie tun es gleich und legalisieren es später. Ich muss doch sehr bitten, Madame. Behandeln Sie uns nicht so von oben herab, Danton. Wir haben verstanden, was der Plan ist. Wir wollen lediglich wissen, ob er funktioniert oder nicht. Ach, ich leg mich kurz hin. 10. August, 2 Uhr nachts. Eine Handvoll Männer steht im Raum. Zu Danton, wenn ich bitten darf. Muss ich ihn wecken? Ja, es kann nicht warten. Höchste Zeit. Sie zeigt zum Schlafzimmer hin. Fouquier Tinville neigt den Kopf vor Lucille. Ma Cousine, guten Morgen. Gabrielle folgt den Männern ins Schlafzimmer. Wenn François etwas zustößt, dann steche ich das Schwein eigenhändig ab. Den König? Nein. Das Schwein, das sie meint, ist Danton. Haben Sie den Mann gesehen? Fouquier Tinville? Camille sagt, alle seine Verwandten sind so. Fouquier, wann morgen gleich als Erbe? Weiß er Bescheid? Warte. Zur rechten Zeit in die Tuilerie. Petion sollte wissen, dass die Kanonen auf den Brücken. Soll sich unbedingt was machen. Ich gehe ins Rathaus, sonst kommen sie ständig hier angerannt. Lolotte? Ja? Du kümmerst dich hier um alles. Ja, Jean-Jacques. Und macht euch möglichst wenig Sorgen. Von der Place de Grève dringt dumpf das Geschrei der wachsenden Menge. Danton gießt sich einen Schuss Branntwein in ein Glas und wölbt die Hand darum. Er lockert die Krawatte, die er sich daheim extra noch umgebunden hat. Eine Ader pocht seitlich an seinem Hals. Sein Mund ist trocken. Mit einem Mal ist ihm speiübel. Er nimmt noch einen Schluck vom Branntwein. Die Übelkeit flaut ab. Paris in den Tuilerien. Wir werden uns nicht wiedersehen. Die Königin streckt die Hand aus und Mandat küsst sie. Ordre an den Kommandeur des Bataillons der Place de Grève. Er soll von hinten angreifen und den Mob auseinandertreiben, der gegen den Palast vorrückt. Er kritzelt eine Unterschrift. Sein Pferd wartet. Die Ordre erreicht den diensthabenden Kommandeur innerhalb von Minuten. Im Rathaus begibt sich Mandat geradewegs in seine eigene Amtsstube. Ihm ist befohlen worden, Meldung zu machen. Aber er weiß nicht, bei welcher Obrigkeit. Er spielt mit dem Gedanken, seine Tür zu verriegeln. Aber das scheint ihm unsoldatisch. Rossignol, danke. Paris, Hotel de Ville. Danton überfliegt Mandats Ordre, die der Bezirkspolizeihauptmann Rossignol ihm ausgehändigt hat. Gehen wir kurz über den Gang und bitten Mandat, der neuen Kommune zu erklären, warum er mit Waffengewalt gegen das Volk vorgeht. Ich weigere mich. Diese Leute sind nicht die Stadtregierung. Ach. Sie sind nicht die Kommune. Es sind Rebellen, Verbrecher. Dann lassen Sie mich Ihre Verbrechen vermehren. Da! Danton streckt die Hand aus und packt Mandat beim Revers. Zerrt ihn gewaltsam über die Schwelle. Rossignol bringt geschickt den Degen des Marquis an sich. Auf dem Gang sieht sich Mandat von feindseligen Gesichtern umringt. Er wird schlaff vor Angst. Nicht jetzt! Jetzt noch nicht, meine Freunde! Überlass das nur mir! Ich brauch keine Hilfe! Du! Weigere dich nur weiter, Montan. Danton schleift Mandat in Richtung Saal, wo die neue Kommune versammelt sitzt. Er lacht. Es ist wie damals in der Kindheit. Die ungestrafte Brutalität, als es nur schwarz oder weiß gab. Zur gleichen Zeit in den Tuilerien. 5 Uhr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wohnung Danton, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. Ich muss mich... Louise Robert rennt nach einer Schüssel und hält sie ihr hin, während Lucille ihr die Haare über die Schultern nach hinten rafft und aus der Stirn streicht. Ich bin wieder guter Hoffnung. Oh nein, Gabrielle. Normalerweise wird man zu so etwas beglückwünscht. Ja schon, aber so bald. Ja, was bleibt einem übrig? Entweder man wird schwanger oder man benutzt englische Überzieher. Englische Überzieher? Was sind englische Überzieher? Verheiratete Männer haben es nicht so damit. Schon gar nicht Jean-Jacques, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir wissen möchten, was Sie sich vorstellen, Madame de Moulin. Nicht in diesem Zusammenhang. Es macht mir eigentlich gar nichts aus, schwanger zu sein. Er freut sich immer so. Und man gewöhnt sich daran. Wenn das so weitergeht, bringst du es auf 8 oder 9. Wann kommt es? Im Februar, glaube ich. Es scheint noch so lange hin. Hotel de Ville. Der Marquis de Mandat ist von der neuen Kommune verhört und anschließend in ein Zimmer im Rathaus gesperrt worden. Als es dämmert, regt Danton an, dass man ihn hinüber nach Abbaye bringt. Vom Fenster aus beobachtet er, wie Mandat an der Seite eines kräftigen Wachmanns die Treppe hinuntergeführt wird. Er nickt Rossignol zu. Rossignol lehnt sich aus dem Fenster und erschießt Mandat. Frühstück? Nein, danke, Eleonore. Paris, Rue Saint-Honoré, im Haus des Schreiners Duplay. Das hier schickt Ihnen Vater. Danton unterzeichnet Erklärungen im Rathaus. Robespierre lässt das Blatt auf dem Schreibtisch liegen. Er fasst es nicht an, aber sein Blick gleitet zu der Unterschrift. Namen der Nation, Danton. Dann beansprucht Danton also für die Nation zu sprechen. Danton ist ein untadeliger Patriot. Nur hätte ich erwartet, dass er früher oder später nach mir schickt. Man will ihr Leben nicht gefährden. Nein, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, Danton will nicht, dass ich, wie soll ich das sagen, dass ich seine Methoden studiere. Es mag gegen 7:30 morgens sein, als die Patrioten ihre großen Kanonen auf den Palast richten. Hinter diesen Kanonen sind sämtliche Waffen versammelt, die die aufständische Kommune hat auftreiben können. Musketen, Säbel, Entermesser und Reihe um Reihe der geheiligten Piken. Tausende von aufständischen Kehlen singen die Marseillaise. In den Tuilerien, im Schlafzimmer des Königs. Was wollen Sie nur? Hotel de Ville. Danton, Danton, Sie sind betrunken. Ich muss trinken, um mich wach zu halten. Was wollen Sie von mir? Danton, ich bin kein Royalist, egal was Sie denken. Ich war in den Tuilerien, weil man mich dorthin abkommandiert hat. Ja, richtig. Ich hoffe, Sie und Ihre Kommandeure wissen, was Sie da tun. Ihnen muss klar sein, dass es ein grauenhaftes Blutbad geben wird. Die Schweizer werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das habe ich gehört. Ich will, dass Sie wieder zurückgehen. Zurück? Ich will, dass Sie den König herausholen. Was? Heraus? Plappern Sie mir doch nicht alles nach wie ein Papagei. Sie sollen den König herausholen und ihn auf diese Weise zwingen, seine Verteidigung aufzugeben. Ich will, dass Sie jetzt sofort zurückgehen und Louis und Marie Antoinette sagen, wenn Sie nicht den Palast verlassen, Ihre Truppen zurückpfeifen und sich unter den Schutz der Versammlung stellen, sind Sie in ein paar Stunden tot. Sie wollen sie retten? Verstehe ich das richtig? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ja, aber wie soll das gehen? Auf mich werden Sie nicht hören. Sagen Sie ihnen, wenn der Mob erst in den Palast eingedrungen ist, kann ich nichts mehr für Sie tun. Der Teufel selbst könnte sie dann nicht mehr retten. Aber Sie wollen sie retten? Wir müssen den König und den Dauphin haben, und zwar um jeden Preis. Die anderen sind weniger wichtig, auch wenn ich kein Freund von Gewalt gegen Frauen bin. Preis, Preis, Danton, jetzt verstehe ich. Mit einem Satz ist Danton bei ihm. Er packt Roderer beim Kragen und schließt die Hand um seine Kehle. Bringen Sie sie raus, oder ich ziehe sie persönlich zur Verantwortung. Ich sterbe nicht. Sie greifen den Palast an! Jetzt holen Sie sie da raus! Wohnung Camille de Moulin in der Rue de Cordelier. Schau mal, vielleicht doch noch die Kleiderbürste. Ja. Wir sollen uns vom Pöbel abheben, sagt Danton. Er legt sich die blau-weiß-rote Schärpe über die Schulter. Und bin ich vorzeigbar? Du könntest deine Morgenschokolade mit einer Herzogin einnehmen. Wenn es noch Herzoginnen gäbe, die des Schokoladetrinkens fähig sind. Aber wie geht es jetzt weiter? In den Tuilerien. Wir haben immer noch die Garde. Madame, ganz Paris marschiert gegen Sie. Wollen Sie denn ein Massaker am König an Ihnen und Ihren Kindern verantworten? Gott bewahre. Die Zeit drängt Sie. Meine Herren, ich bitte Sie, nicht auf einer sinnlosen Verteidigung zu beharren und abzurücken. Hier ist nichts mehr zu retten. Weder für Sie noch für mich. Gehen wir. Nach dem Bericht Thomas Blakeys, eines schottischen Gärtners im Dienst des französischen Königshofs. But all seemed to prepare for the great catastrophe of the 10th of August, and many people wished to change. Es wappneten sich freilich alle für die große Katastrophe am 10. August. Nur allzu viele wollten einen Wechsel. Und es hieß, es wären Männer aus Marseille gekommen, um die Tuilerien anzugreifen. The night before, we were nearly informed of what was to happen, although none could imagine how it was to turn. Es fiel aber abends am 9. eine Flasche von der Mauer herab und schnitt mir das Bein auf, durch welches ich lahm war und gezwungen, auf unserer Terrasse zu bleiben, die gegenüber von der Champs-Élysées und den Tuilerien war, wo selbst ich gegen 9 den ersten Coup de Canon hörte. Und dann noch mehr Feuer und Tumult. Ich sah das Volk auf den Champs-Élysées hin und her laufen. Das Massaker gewann immer mehr an Schrecken. Als der König seine Garde verließ und zur Nationalversammlung ging und die armen Seelen im Stich ließ, welche gekommen waren, ihn zu verteidigen, da hat der Haufe die armen Schweizer massakriert. But when they found he had gone to the assembly, They all turned to the massacre. Viele dieser Menschenfresser liefen auf der Straße vorbei und hielten ihren Schritt an, um uns Teile von massakrierten Schweizern vorzuzeigen, davon ich nicht wenige in Person kannte. Jeder rühmte sich seiner Taten und zeigte noch den Toten seine Wut, indem er Teile abtrennte oder ihre Kleider zerriss zum Zeichen des Triumphes, so dass man glauben mochte, es wären alle Menschen vom Wahnsinn befallen. Aber es ist unmöglich, alle die Taten schändlichen Grauens zu beschreiben, die sich an diesem Tage zutrugen. It's impossible to describe all the acts of wanton horror that happened this day. Monsieur Camille, bitte! Vor ihm steht ein Nationalgardist, den er nie zuvor gesehen hat. Wir haben einen Trupp von Royalisten aufgegriffen. Sie sind jetzt in unserem Wachraum an der Cour de Feuillon eingesperrt. Das Volk versucht, sie uns wegzunehmen. Unser Kommandeur hat Verstärkung angefordert, um den Hof zu räumen, aber es kommt niemand. Wir können sie nicht länger zurückdrängen. Können Sie nicht mit diesem Haufen reden? Können Sie die Leute nicht zur Vernunft bringen? Wozu? Menschen sollten nicht abgeschlachtet werden wie Vieh. Monsieur, komm, Frau, los! Schnell! Was soll das, Camille? Zur Seite! Schlag die Tür auf! Da ist Terouanne! An Terouanne hat das Kommando übernommen. Dies hier ist ihre Arena, ihre kleine Bastille. Die Männer mit den Spitzhacken nach vorne! Eine feindselige, planlose Meute hat eine Anführerin bekommen. Zurück. Und schon jetzt ist es zu spät für die Gefangenen im Wachraum. Denn über das Geschrei der Menge und Terouanniers Befehle hinweg hört man Glas splittern und Holz bersten. Sie hat sie angetrieben, Käfigtieren gleich. Diese Tiere freilich brechen ein und nicht aus. Sie schlagen alles kurz und klein. Es sind steinefressende Tiere und das Gebäude ist nicht für eine Belagerung gemacht. Sie haben Spitzhacken und sie setzen sie ein. Hinter der vordersten Reihe der Angreifer brodelt der Hof von ihren brüllenden, fäusteschüttelnden, waffenschwenkenden Mitstreitern. Zu spät. Terouanne ist in Schwarz. Sie trägt eine Pistole im Gürtel, einen Säbel in der Hand und ein Leuchten im Gesicht. Die Gefangenen! Die Gefangenen kommen! Terouanne hat sich vor dem Eingang postiert und als die ersten Gefangenen herausgezerrt werden, winkt sie den Männern an ihrer Seite, die ihre Schwerter und Äxte hochschwingen. Verdammt! Kommen! Kann denn niemand sie aufhalten? Für Frankreich und die Revolution! Aber die sekundenlange Gnadenfrist ist verstrichen. Terouanne senkt den Arm wie ein Scharfrichter. Die Äxte und Schwerter sind am Werk. Und einen nach dem anderen prügelt und schleift man die Gefangenen dem Tod entgegen. Louis Sulot tritt ins Freie. Halt! Den nicht! Der ist für mich! Auf einen Ruf von Terouanne hin halten die Angreifer Lass inne. Sie rücken sogar etwas von ihm ab, sodass die Nachdrängenden sich staunen und Camille hilflos zwischen ihnen eingezwängt steht, außerstande auch nur einen Finger zu rühren. Während Terouanne sich vor Louis Sulot aufbaut und etwas zu ihm sagt, das nur er hören kann. Louis hebt eine Hand, als wolle er sagen, wozu das alles jetzt aufwärmen? Die Gebärde brennt sich in Camilles Gedächtnis ein. Es ist Louis' letzte. Er sieht Terouanne die Pistole heben. Lass mich! Terouanne! Camille! Nein, nicht! Nicht! Terouanne! Nein! So wird es in den letzten Stunden sein. So wird es sein, wenn die Welt untergeht und wir warten, dass sich die Sonne verfinstert. Aber die Sonne verfinstert sich nicht, nein. Sie senkt zur vollen Mittagsstunde vom Himmel. Senkt und senkt, bis sie schließlich auf die leuchtende Tricolore herabscheint. Auf die Köpfe der Männer aus Marseille, auf die singenden Siegesprozessionen und all die versteckten, loyalen Cordeliers, die so schlau gewesen sind, den ganzen Tag daheim zu bleiben und die nun aus ihren Häusern strömen und die Republik hochleben lassen, den Tod der Tyrannen fordern und nach Danton rufen. Verzeihen Sie, Monsieur. Vor ihr steht ein großer Mann, am Türrahmen abgestützt, leicht hin und her schwankend. Ein Mann aus dem Volk. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Sie zerschlagen die Spiegel im Palast. Jetzt sind die Cordeliers König. Er wirft Gabrielle etwas zu. Sie fängt es ungeschickt auf. Hier. Es ist eine Haarbürste, schwer, mit silbernem Rücken. Vom Frisiertisch der Königin. Gabrielle fährt mit dem Zeigefinger das erhabene Monogramm nach. A wie Antoinette. Der Mann taumelt einen Schritt vor und fasst Lucille um die Taille. hebt sie vom Boden hoch. Er riecht nach Wein, Tabak und Blut. Er küsst sie auf den Hals, ein saugender, gieriger Plebejerkuss, stellt sie wieder auf die Füße, poltert auf die Straße zurück. Du meine Güte! Welche Heerscharen von Verehrern, Lucille! Wahrscheinlich hat er schon seit 2 Jahren auf die Gelegenheit gewartet. Danton kommt heim. Es ist später Nachmittag. Er schlingert, unrasiert, erschöpft, nach Branntwein stinkend. Lala, wir haben gesiegt! Wo ist mein Mann? Ist was zu trinken. Was? Camille? Ja, Camille. Ach, verflucht. Camille ist in der Manege und nimmt die nächste Etappe des großen Plans in Angriff. Louis Capet und seine gesamte Familie sind aus dem Palast geflohen und haben in der Manege Zuflucht gesucht. Die Versammlung tagt jetzt durchgehend. Ich glaube nicht mal, die Schweizer Garde weiß, dass der König weg ist. Wo ist Camille? Georges! Dieses Drecksweib Terroragne hat Zulu abgeknallt. Direkt vor Camilles Nase. Komisch. Robespierre hat sich den ganzen Tag nicht blicken lassen. Vielleicht hat er sich in Duplets Keller versteckt. Zillow ist mit Camille und Max in die Schule gegangen. So klein ist die Welt. So klein. In der Manege hat die Versammlung ihre laufende Sitzung um 2 Uhr morgens begonnen. Die Familie des Königs und eine Handvoll ihrer Freunde werden in die Loge des Protokollführers hinter dem Präsidententisch gepfercht, aus der sie auf die Abgeordneten niederblicken. Ab dem Nachmittag drängt eine nicht abreißende Prozession von Bittstellern und Delegierten durch die Korridore und in den Verhandlungssaal. Ein Mann hat einem anderen die Kehle durchgeschnitten und dann über dem Leichnam Geige gespielt. In der Rue de l'Echelle sollen 100 Menschen totgestochen und geprügelt worden sein. Ein Koch ist gekocht worden. Das Gesinde wird unter Betten hervor und aus Rauchfängen herausgezerrt und aus den Fenstern geworfen, um draußen auf Piken gespießt zu werden. Vergniaud, der derzeitige Präsident der Versammlung, hat es längst aufgegeben, zwischen Wahrheit und Hirngespinsten unterscheiden zu wollen. Unter ihm im Parkett zählt er fast mehr Eindringlinge als Deputierte. Im Minutentakt fliegt die Tür auf, um erschöpfte, verdreckte Männer einzulassen, alle schwer beladen mit Gegenständen, die, wären sie nicht geradewegs in die Manege gebracht worden, schlicht Diebesgut wären. Bei aller Liebe. Es geht doch zu weit, der Nation in Tarsien verzierte Nachtstühle und komplette Molière-Ausgaben zu Füßen zu legen. Das ist doch hier keine Auktionshalle. Der König, der fürchtet, sonst vom Fleisch zu fallen, nagt an einem Kapaunenbein. Ein paar Bänke weiter beratschlagt Brissot mit Ex-Minister Roland. Die Versammlung muss aufgelöst werden. Es muss Neuwahlen geben. Sie müssen ins Amt des Innenministers zurückkehren. Alles wird wieder so wie im Juni. Nur, dass kein königliches Veto Sie mehr behindert. Und dass Sie Danton als Kollegen haben. Das wird Manon gar nicht gefallen. Sie wird sich ins Unvermeidliche fügen müssen. Und welches Ministerium sollen wir Danton übertragen? Das wird sich relativ gleich bleiben. Die Oberhand hat er sowieso. Ist es so weit gekommen? Alle wollen Danton. Schreien sich für ihn die Kehle aus dem Leib. Ich frage mich, ob das der rechte Anfang für die Republik ist. Sollen wir uns vom Pöbel unter Druck setzen lassen? Bitte, lassen Sie mich durch. Wo geht Vergniaud hin? Danton ist ein Verbrecher. Vielleicht sollten wir ihn als Justizminister gewinnen. An der Tür läuft Vergniaud Camille in die Arme. Ah, Vergniaud. Ich begreife nicht, warum der König nicht tot ist. Massenweise bessere Leute sind tot. Und diese überflüssigen Abgeordneten, die Royalisten, von denen die Gefängnisse überquellen. Ja, ja, aber sie können doch nicht alle umbringen. Doch. Vergniaud zerrt Camille in eine leerstehende Kammer und schließt die Tür. Doch, das geht. Ich habe können gesagt, aber ich meinte dürfen. Danton würde ein zu viel an Blutvergießen sicherlich nicht begrüßen. Nicht? Nein. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich glaube... Er hat die Familie Capé aus dem Palast holen lassen. Ja, dafür spricht einiges. Mhm. Und warum meinen Sie, hat er das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er ein Menschenfreund. Aber Sie sind sich dessen nicht sicher? Nein, ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich wach bin. Ich glaube, Sie sollten nach Hause gehen, Camille. Sie reden lauter Unsinn. Unsinn, wirklich? Ja. Wie nett, dass Sie mich darauf hinweisen. Wenn Sie Unsinn reden würden, dann würde ich im Geist jedes Detail mitschreiben. Nein. Doch. Nein, das würden Sie nicht. Doch, wir trauen Ihnen nämlich nicht, Vernio. Ah, das mag ich. Aber ich glaube, Sie müssen gar nicht so viel Energie darauf verwenden, den Leuten Angst zu machen. Halten Sie es nicht für möglich, dass wir Danton vielleicht ohnehin haben wollen? Weil wir glauben, dass nur er das Land retten kann? Nein, der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Ah, glauben Sie es denn nicht? Doch, aber ich habe mich daran gewöhnt, mit diesem Glauben allein zu stehen. Das tue ich schon so lange. Ah. Und das größte Hindernis war immer Danton selbst. Was erwartet er denn? Er erwartet gar nichts. Er schläft. Gut, hören Sie zu. Ich möchte zur Versammlung sprechen. Es wäre von Vorteil, wenn der Pöbel aus dem Saal verschwände. Der Pöbel? Aha. Es war ja das souveräne Volk, bis es Sie heute Nachmittag an die Macht gebracht hat. Und jetzt ist es plötzlich der Pöbel. Es liegen mehrere Anträge vor, die Monarchie auszusetzen. Die Versammlung wird diesen Anträgen stattgeben und sie wird einen Nationalkonvent einberufen, der der Republik eine Verfassung gibt. Das heißt, Sie können heimgehen und schlafen. Nein, nicht ehe ich es mit eigenen Ohren gehört habe. Wenn ich jetzt gehe, löst sich vielleicht alles in Luft auf. Das Leben nimmt paranoide Züge an. Lassen Sie uns versuchen, rational zu bleiben. Rational? Nichts hier ist rational. Aber es wird es werden. Meine Kollegen haben vor, das Regieren von seinen Zufälligkeiten und Vorurteilen zu befreien und in einen vernunftgesteuerten Prozess zu verwandeln und weil... Was riecht denn hier so grauenerregend? Ah, ich glaube, Sie verbrennen die Leichen. Es lebe die Republik. Der Terror ist nichts anderes als die unmittelbare, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist also Ausfluss der Tugend. Er ist weniger ein besonderer Grundsatz als vielmehr die Folge des allgemeinen Grundsatzes der Demokratie. Angewandt auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Wie gefällt euch die Serie? Euer Feedback ist uns wichtig. Nutzt die Bewertungen, Kommentare und unsere E-Mail-Adresse brüder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Du willst noch mehr Krimis? Die krassesten Krimis, von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD, findest du gleich nebenan. In der ARD-Audiothek, im Hörspiel-Podcast Knallhart.